Kapitel 2 Die Hütte. Die schwere Holztür schwang auf und gab den Blick frei auf einen kleinen Eingangsbereich. Peter klopfte seine Stiefel kurz ab, bevor er über die Türschwelle trat und seine Tasche abstellte. Direkt wurde er in angenehme Wärme eingehüllt. Justus zwängte sich hinter ihm in die Hütte. Schweigend streiften sie sich die Stiefel von den Füßen, die sie auf das kleine Schuhregal stellten, damit sie über Nacht trocknen konnten. Peter schälte sich aus seiner dicken Winterjacke und hängte sie an einen der verschnörkelten goldenen Haken der Garderobe, bevor er sich die Mütze vom Kopf zog und sie in die Kapuze der Jacke stopfte. Justus begann ebenfalls damit, sich seiner Jacke zu entledigen, während die Tür immer noch offen stand. Der kalte Wind blies ihnen die bittere Kälte entgegen. Peter seufzte ungeduldig. »Justus, kannst du vielleicht mal diese blöde Tür schließen? Wenn wir die Kälte hier reinlassen, können wir auch gleich draußen übernachten.« Beschwerte er sich und beobachtete seinen Freund, wie er seiner Bitte nachging. »Ja doch, schon passiert.« Peter schaltete währenddessen das Licht an. Sanftes orangenes Licht fiel auf sie hinab. Ohne das Pfeifen des Windes waren sie jetzt in Stille gehüllt. Der Eingangsbereich wurde durch eine weitere Tür vom Rest der Hütte getrennt und durch einen gläsernen Teil fiel das Licht auf die gegenüberliegende Holzwand. Während Justus sich noch seinen Schal abnahm, öffnete Peter schon die Tür zum Wohnraum und machte das Licht an. Er staunte nicht schlecht, als er das Innere der Hütte begutachtete. Von außen sah sie auf jeden Fall kleiner aus. Das Wort, das ihm als erstes in den Sinn kam, war gemütlich. Wie das Haus von Mr. Merrydale sah auch hier drin die Einrichtung aus, als wäre sie aus einer dieser alten Weihnachtsfilme entsprungen. Denn wie konnte es nicht anders sein? Selbst hier drin stand ein Weihnachtsbaum. Zwar ein kleinerer, als sie im Dorf standen, aber trotzdem ein Baum. Er war liebevoll geschmückt mit glänzenden Kugeln und Lichterketten. Kleine Strohsterne hingen zwischen den Kugeln an den dunkelgrünen Zweigen. Der Baum versprühte einen herrlichen Duft nach Tannennadeln, der die festliche Stimmung in Peter weckte. Sein Blick schweifte vom Baum nach links zu dem Sofa und den zwei Sesseln, die in U-Form vor einem großen Kamin standen. Rote Glut schwelte dort vor sich hin und spendete noch wenig Wärme. Eine Hintertür führte rechts neben dem Kamin wohl zur Rückseite der Hütte. Er lief zum Sofa und ließ seine Finger über die Lehne streichen. Das Muster war so weihnachtlich wie der Rest des Dorfs. Grün, rot und weiß mit aufgestickten Rehen, Sternen und Bäumchen. Der Stoff fühlte sich so weich an, dass Peter sich am liebsten sofort in die Polster hätte sinken lassen. Das konnte er später noch machen. Auf der linken Raumseite standen noch ein kleiner Tisch mit 4 Stühlen. Dort konnte man bestimmt die ein oder andere Partie Schach spielen. Justus hatte extra sein Schachset mitgebracht, falls es mal langweilig werden sollte und sie nichts anderes zu tun hatten. Das Ungewöhnlichste in dieser Hütte war jedoch die Empore, die über eine schmale Treppe auf der rechten Seite zu erreichen war. Von außen sah es wirklich nicht so aus, als ob es hier drin ein zweites Stockwerk gab. Naja, zumindest ein halbes in diesem Fall. Neugierig lief Peter auf die Treppe zu. Justus war inzwischen auch dabei, sich umzusehen. Die Treppe knarzte leicht auf der 3. Stufe. Oben angekommen, erblickte er 2 Doppelbetten. Eines davon war noch unberührt, während das linke Bett ziemlich durcheinander war. Entweder hatte es hier jemand eilig gehabt oder derjenige legte einfach keinen Wert auf Ordentlichkeit. Peter würde es der Person nicht übel nehmen, sollte zweiteres der Fall sein. Würde seine Mutter ihn zu Hause nicht ständig ermahnen, dass er doch morgens nach dem Aufstehen wenigstens seine Decke aufschütteln sollte, würde sein Bett wahrscheinlich genauso aussehen. Die Betten waren mit einer Seite ganz an die Wand geschoben. Neben dem Kopfende stand je ein kleiner Schrank, um nicht zu sagen winzig, und mittig zwischen den Schränkchen gab es ein rundes Fenster, von dem man einen wunderschönen Blick auf den verschneiten Wald hatte, der direkt hinter der Blockhütte anfing. Er lief zum Fenster und schaute durch das Glas. Es war nicht viel zu sehen, da es schon beinahe stockdunkel war. Jedoch konnte er den hohen hölzernen Zaun erkennen, der den Wald vom Gelände des Dorfs abgrenzte. Peter erinnerte sich daran gelesen zu haben, dass es hier in den Wäldern Schwarzbären gab. Daher beruhigte ihn der Anblick um einiges. Gedankenversunken wanderte sein Blick zu den Kronen der Bäume und er sah den Schneeflocken zu, die vom wolkenbedeckten Himmel zu Boden flatterten und vom Wind hin und her gepustet wurden. »Ist ja wirklich nett hier«, ertönte plötzlich eine Stimme hinter ihm. Erschrocken riss er den Kopf herum und hielt sich die Hand ans Herz. »Meine Güte, erschreckt mich doch nicht so, Erster! Dank dir bekomme ich noch einen Herzinfarkt, bevor wir überhaupt mit den Ermittlungen angefangen haben.« Beschwichtigend hob Justus die Arme. Tut mir leid, tut mir leid. Entschuldigte er sich und stellte Peter dann seine Reisetasche vor die Füße. Ja, die hast du unten vergessen. Dann betrachtete er einmal die beiden Betten. Ich gehe mal davon aus, dass wir das da nehmen, meinte der erste Detektiv und gestikulierte zu dem rechten der Betten, das noch unbenutzt war. Zustimmend nickte Peter. Dann grinste er breit. Du kannst dich natürlich auch mit in das andere Bett legen. Ob das unserem Mitbewohner so gut gefallen würde, bezweifle ich aber stark. Bei deinem Geschnarche, neckte er seinen Freund und stupste ihn an die Schulter. Dieser hob daraufhin nur eine Augenbraue und stemmte die Hände in die Hüften. Sehr witzig, Peter, wirklich. Er wandte sich ab und lief die paar Schritte zu dem Schrank, der neben ihrem Bett stand. Außerdem schnarche ich überhaupt nicht, warf er noch hinterher. Mit vor Sarkasmus triefender Stimme, meinte Peter belustigt. Na klar, dann bilde ich mir das wohl nur ein. Dann packte er die Reisetasche und warf sie aufs Bett, um seine Klamotten auszupacken. Das Ding war wirklich vollgestopft. Seine dicksten Pullis hatte er mitgenommen und kuschelige Jogginghosen, die er vielleicht unter seine Arbeitskleidung anziehen konnte. Beim Packen hatte er gemerkt, dass sein Kleiderschrank nun mal eher an das milde Klima der Küste angepasst war. Also war er mal gespannt, ob die Klamotten ihn warm genug halten würden oder ob er einfach ein paar Schichten übereinander anziehen musste. Bei den Schneemassen da draußen tippte er allerdings eher auf zweitere Option. Der Platz im Schrank war nicht gerade groß, aber mit ein wenig logistischem Geschick hatten sie all ihre Kleidung doch noch hineingestopft bekommen. Geschafft schlug der zweite Detektiv die Decke zurück, die noch gefaltet auf dem Bett lag, und wollte sich gerade hinsetzen, als er etwas Buntes entdeckte, das da auf der nun entfalteten Bettdecke lag. Beinahe hätte er sich draufgesetzt, schreckte aber im letzten Moment noch hoch. »Was ist das denn?«, murmelte er vor sich hin. Dann schaute er genauer hin. »Oh nein!« Ganz oben auf dem Stapel lag eine flauschige dunkelgrüne Mütze mit wolliger Krempe und einem ebenso großen, weißen Bommel an der Spitze. Sogar ein verdammtes Glöckchen war dort angenäht, welches ein hohes Klimpern von sich gab, wenn man die Mütze schüttelte. »Schau dir das an, Justus«, sagte er mit belustigtem Tonfall in der Stimme. »Wenn ich dich in der Menge verliere, dann werde ich einfach mit dem Glöckchen klingeln und dich damit herlocken.« Skeptisch blickte Justus ihn an. Seine Mundwinkel zuckten nach oben. »Damit muss ich wohl eher dich anlocken, Zweiter.« Die Mütze legte Peter jetzt zur Seite und entfaltete das Oberteil der Arbeitskleidung. Ein normales weißes Hemd. Der Stoff war etwas dicker und die Ärmel an den Schultern leicht aufgepufft. Über das Hemd zog man wohl die grüne ärmellose Weste, die Peter als nächstes hochhob. Laut prustete er los und legte sich das hässliche Teil an den Körper. Oh Mann, das ist ja wirklich zum Kugeln. Na, Erster, denkst du, mir steht sowas? Lachte er und puste für Justus. Der schüttelte nur den Kopf, musste dann aber doch auch lachen. Die Weste war vorn mit dicken goldenen Knöpfen geschlossen und an den Schultern stand ein schmaler Streifenstoff in Form von Rüschen ab. Mit goldenem Faden waren Muster auf die Vorderseite der Weste gestickt. An der Hüfte waren ebenfalls Rüschen angenäht, die jedoch länger waren und nach unten hingen. Als letztes betrachtete er noch die Hose. Diese war in einem dunklen Rotton gehalten. Bis zu den Knien war sie weit. Unterhalb der Knie lag sie jedoch eng an und war abwechselnd weiß und rot gestreift. Damit sieht man ja aus, als würde man auf Zuckerstangen laufen. Und so müssen wir hier die nächsten Wochen rumrennen? Ist ja echt lächerlich, spottete Peter und schaute wieder zu Justus auf, der jedoch jetzt nicht mehr belustigt aussah, sondern einen peinlich berührten und leicht gequälten Gesichtsausdruck trug. Verwirrt legte der zweite Detektiv den Kopf schief. Was denn? Hast du die Sprache verschlagen bei dem Anblick, oder? Setzte er lachend an, doch Justus zeigte nur mit einer kleinen Bewegung seines Kinns hinter Peter. Als der sich auf dem Absatz umdrehte, die Klamotten noch immer in den Händen haltend, sah er es auch. Das Lachen blieb ihm im Halse stecken und er verstummte. Vor ihm hatte sich ein Junge aufgebaut. Er musste ungefähr im gleichen Alter wie Peter sein, war jedoch um einiges kleiner und zierlicher. Wilde blonde Locken lugten unter der Krempe seiner Elfenmütze hervor. Er trug eine runde Brille mit dünnem goldenen Rand und seine Augen waren blau. Aber sie waren nicht einfach normal blau, sondern strahlten in einen Blauton, wie Peter ihn noch nie zuvor bei jemandem gesehen hatte. Eigentlich würde Peter ihm jetzt am liebsten sagen, was für verdammt schöne Augen er hatte. Das Problem und der Grund, warum Peter lieber seine Klappe hielt, war jedoch, dass diese Augen ihn nicht nur gnadenlos zu fixieren schienen, sondern ihn auch noch gefährlich anblitzten. Oh Mist, das war wohl ihr neuer Mitbewohner. Und er schien jedes Wort von ihm gehört zu haben. Verdammter Mist. Hey, hör mal zu, du Bohnenstange. Wenn's dir nicht passt, kannst du auch direkt wieder verschwinden. Vermissen wir dich hier eh keiner. Giftete der Kleine ihn mit einer tieferen Stimme als erwartet an und schaute ihn herausfordernd an. Peter blieb der Mund offen stehen. Darauf fiel ihm so schnell kein Konter ein. Bohnenstange? Ernsthaft? Die Hände des Jungen waren zu Fäusten geballt und er trat einen Schritt auf Peter zu. Mit dieser kleinen Distanz zwischen ihnen musste er seinen Kopf schon fast in den Nacken legen, um Peter in die Augen schauen zu können. Das war wohl die Definition von Kampfzwerg, was? Der Kleine hatte auf jeden Fall ein Temperament für zwei. Wobei, kein Kampfzwerg, eher Kampfelf. Der Junge trug nämlich genau das Outfit, über das Peter sich vor einer Minute noch ausgelassen hatte. Das Fettnäpfchen war tief und er würde am liebsten darin versinken. Jedoch musste er mit knirschenden Zähnen feststellen, dass das Outfit an seinem wütenden Gegenüber gar nicht so lächerlich aussah. Ganz im Gegenteil sogar. Er dachte es nur ungern, aber es stand dem Jungen sogar echt gut. Die Weste schmiegte sich an seinen Oberkörper und betonte seine schmale Taille, während die Ärmel des Hemdes ein wenig zu weit für seine Arme waren. Der Stoff seiner Handgelenke jedoch eng umschlang. Okay, Peter musste augenblicklich aufhören, ihn anzustarren. Sofort! Er löste die Augen vom Körper seines Gegenübers und schaute ihm wieder in die Augen. Den Mund bekam er jedoch noch immer nicht auf. Sag doch was! Ihm fiel nichts ein. Hilfesuchend schaute er zu Justus, doch dieser zog nur die Augenbrauen hoch und schaute zurück. Der Kleine verschränkte jetzt seine Arme und verlagerte sein Gewicht auf ein Bein. Abwertend schaute er an Peter hinab und wieder hoch. Ha, große Klappe, nichts dahinter, habe ich mir schon gedacht. Mit einem letzten Nasenrümpfen zischte er an dem verdutzten zweiten Detektiv vorbei zu seinem Schrank. Dort zog er mit einem Griff einen dicken Fleece-Pullover heraus und zog ihn sich schließlich über das Elfenoutfit. Mit schnellen Schritten lief er an Justus und Peter vorbei, ohne sie auch nur eines weiteren Blickes zu würdigen, bevor er die Treppenstufen hinabrauschte, den Wohnraum durchquerte und im Eingangsbereich verschwand. Einen Moment später hörte man nur noch, wie die schwere Holztür mit einem Knall ins Schloss fiel. Peter zuckte zusammen, drehte sich dann zu Justus um, der die Hände vor der Brust verschränkt hatte und ihn vorwurfsvoll ansah. Peter öffnete den Mund. Dann fragte er, was? Sein Freund schüttelte den Kopf. Ganz große Klasse, Zweiter. Das werden ja ein paar wundervoll harmonievolle Wochen. Sarkasmus tropfte von seinen Lippen. Was kann ich denn dafür? Schnauzte Peter ihn an. Du hättest mir ja ruhig mal sagen können, dass der Typ direkt hinter mir steht. Die dämlichen Klamotten, die er noch immer in den Händen hielt, warf er zurück aufs Bett. Ein lautes Seufzen kam von Justus. Entschuldige dich einfach bei ihm, wenn er zurückkommt. Vielleicht lässt sich die Harmonie ja doch noch retten. Peter hasste es, sich entschuldigen zu müssen. Aber Justus hatte recht. Er ließ sich auf die Matratze fallen und legte den Kopf in die Hände. Ich weiß doch nicht mal, wie er heißt, murmelte er und sah dann hilfesuchend zu Justus auf. Dann hast du ja die perfekte Gelegenheit, nach seinem Namen zu fragen, erwiderte der erste Detektiv. Super. Er würde es einfach hinter sich bringen müssen. Justus klatschte einmal in die Hände und verkündete, dass er Hunger hatte. Ja, Peter könnte auch eine Kleinigkeit essen. Die paar Müsli-Riegel auf der Fahrt hatten nicht sehr satt gemacht, also hüllten sie sich wieder in ihre Winterjacken, zogen die dicken Stiefel an und verließen die Hütte auf der Suche nach Abendessen. In der großen Blockhütte wurden sie fündig. Es war niemand da. Doch dort auf einer der kleinen Küchentheken lagen noch ein paar Brötchen. Aus dem Kühlschrank holten sie sich ein paar Scheiben Käse und belegten die Brötchen, bevor sie das Essen wieder zurück in ihre Hütten nahmen. Als sie den geschotterten Platz wieder überquerten, fanden sie beim Vorbeilaufen auch die Hütte, in denen es Duschen und Toiletten gab. Peter graute es jetzt schon davor, frisch geduscht mit nassen Haaren durch die Kälte stapfen zu müssen. Aber er wird es schon überleben. Auch hier draußen war keine Menschenseele zu sehen, doch durch die Sprossenfenster der kleinen Hütten drang warmes Licht. Es mussten bereits alle in ihren Hütten sein. Der Einzige, der nicht in seiner Hütte war, war Peters und Justus' Mitbewohner. Der zweite Detektiv fragte sich, ob er an dem Abend überhaupt nochmal auftauchen würde. Einerseits würde er die Entschuldigung gerne so schnell es ging hinter sich bringen, doch andererseits würde er die Sache auch gerne so weit es ging hinauszögern. Er wusste, dass er nicht darum herumkam, aber man konnte ja hoffen. Die Glut im Kamin leuchtete noch immer und spendete ihnen Wärme, als sie sich mit dem Essen auf das Sofa setzten und schweigend aßen. Als Peter später mit frisch geputzten Zähnen, einer warmen Jogginghose und einem Kapuzenpulli im Bett lag und die Decke bis zur Nase hochgezogen hatte, dachte er an strahlend blaue Augen und überlegte, welcher Name wohl zu diesem Jungen passte. Jamie? Nein. Steve? Nope. Mike? Auch nicht. Die Müdigkeit zehrte an ihm, und so schloss er ergeben die Augen. Morgen würde er es herausfinden.